schütten uns die Birne zu, bis sich die Wolken biegen. Bis zum Verlust der Muttersprache, bis die ersten Kosten gehen. Im siebten Trinkerhimmel wollen wir uns wiedersehen. Betrunken, ob auch schon geht, im Sucht, da sind alle Frauen schön. Er wird gekrapst und rumgeleckt, danach wird sie knallhart durchgefickt. Wir wollen alle lustig sein und den Alltagsfrust besiegen. Wir schütten uns die Birne zu, bis sich die Balken biegen. Bis zum Verlust der Muttersprache, bis die ersten Kosten gehen. Im siebten Trinkerhimmel wollen wir uns wir schütten uns die Birne zu, bis